Jahr 69, Stilrichtung Blues. Eine Eigenkomposition, zwei vorgegebene Stücke. Die Laufnummer 20, Veranstaltungsreihenfolge. Join in aus Marl. What I... Adiós.